Zwei Götter? Wo auch immer Menschen zusammenkamen, die an den himmlischen Vater glaubten, diskutierten sie über diese komplizierten Fragen. Sie zerbrachen sich die Köpfe, aber wirklich einleuchtende Antworten fanden sie nicht. Dafür hatten andere Leute eine Antwort. Leute, die gar nicht an den himmlischen Vater glaubten. Und diese Antwort war ziemlich einfach. »Ich weiß, warum es so viel Leid auf der Welt gibt«, sagte Eleanor. »Warum?«, fragten die anderen. »Beide, Christen und Muslime, liegen falsch, wenn sie sagen, dass es nur einen großen Gott und Schöpfer des Universums gibt. In Wirklichkeit gibt es zwei große Götter. Es gibt den guten Fürsten des Lichts und den bösen Fürsten der Finsternis, den Teufel. Der Fürst des Lichts schuf alles Gute, Freude und Liebe und nette Tiere wie Lämmer und Schmetterlinge. Der Teufel schuf alles Böse, Schmerz und Hass und gefährliche Tiere wie Tiger und Adler. Auch für Kriege und Krankheiten ist er verantwortlich.« Die anderen hörten aufmerksam zu. »Interessant«, sagte Paulus. »Ja, erzähl weiter«, bat Fatima. »Der Fürst des Lichts kämpft ständig gegen den Teufel und versucht, ihn zu bremsen. Wenn das Licht gewinnt, passiert Gutes. Wenn der Teufel gewinnt, geschehen Unglücke, wie das, was deiner Mutter und meinen Eltern zugestoßen ist, Fatima. Der Fürst des Lichts ist sehr mächtig, aber er kann trotzdem nicht tun, was er will, denn auch der Teufel ist sehr mächtig. Wir Menschen sollten dem Fürsten des Lichts helfen, den Teufel zu besiegen. Dann wird es keinen Schmerz und Krieg und keine Krankheiten mehr geben.« »Und wie können wir ihm helfen?«, fragte Fatima. »Indem wir Gutes tun«, antwortete Eleanor. »Indem wir zum Beispiel nett zu anderen Menschen sind, anstatt sie zu ärgern und zu verletzen.« Die Geschichte vom Fürsten des Lichts und dem Teufel ist sehr alt. Zum ersten Mal hat man sie sich in Persien erzählt, mehr als 1000 Jahre vor der Karakorum-Konferenz. Damals hieß der gute Gott Ahura Mazda und der böse Angra Mainyu. Aber mit der Zeit änderten sich die Namen. Für den bösen Gott tauchten die Namen Ahriman, Satan, Luzifer, Iblis oder Teufel auf. Doch die Geschichte blieb so ziemlich die gleiche. Sie war nämlich sehr überzeugend. Und sie hatte einen großen Vorteil gegenüber der Geschichte vom himmlischen Vater. Weil zwei Götter darin vorkamen, erklärte sie sehr gut, warum auf der Welt so viel Schlimmes passiert und weshalb selbst die netten Menschen davon nicht verschont bleiben. Die Geschichte war sogar so einleuchtend, dass selbst Christen und Muslime sie weitererzählten. Zwar beharrten sie immer noch darauf, dass es nur einen allmächtigen Gott gäbe, der alles erschaffen hat, aber wenn sie gefragt wurden, warum gibt es Kriege und Krankheiten, antworteten sie, oh, das liegt am Teufel. Dabei machte es für Christen und Muslime eigentlich nicht viel Sinn, an den Teufel zu glauben. Denn wenn der himmlische Vater, wie Christen und Muslime behaupteten, alles erschaffen hatte und allmächtig war, warum hatte er dann den Teufel erschaffen? Oder warum schaffte er ihn nicht einfach ab? Leider hatten Christen und Muslime keine überzeugende Antwort auf diese Frage. Aber irgendwie schaffen wir Menschen es ja immer wieder, auch Dinge zu glauben, die nicht viel Sinn ergeben. Und so haben es viele Christen und Muslime irgendwie hinbekommen, an den absolut allmächtigen himmlischen Vater zu glauben und gleichzeitig an den Teufel, der an sämtlichen Problemen der Welt schuld ist.